So, sehr schön, damit haben wir es 21.35 Uhr, eine Stunde, fünf Minuten verspätet. Und wir starten zur, ich glaube, ein halbes Jahr haben wir inzwischen rum, ne? Unserer nächsten Vorstandssitzung. Es sind da Anro, Marcel und ich. Marc ist entschuldigt im Urlaub. Flo entschuldigt wahrscheinlich auf Arbeit. Wir sind damit beschlussfähig. Ich leite die Versammlung. Die Crowd, die es nicht gibt, da Korax nicht da ist, für das Protokoll. Also ich hoffe, Marcel und Anro unterstützen mich. Und Audioaufzeichnung habe ich vor 32 Sekunden gestartet. Wo ist Korax? Wer ist das jemand? Ist der zufällig Karlsruhe-Fan oder sowas? Ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Unsere erste Sitzung ohne Korax dieses Jahr. Sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Das stimmt allerdings, ja. So, kommen wir zum ersten Punkt, der Abnahme unseres letzten Protokolles. Ich glaube, daraus ergeben sich keine offenen Punkte meiner Ansicht nach. Ich habe es gerade schon mal aufgemacht. Jedem von euch noch irgendwas, was da noch offen sein könnte? Ich sehe es nicht so. Damit kommen wir zur Abstimmung. Marcel hat schon... Oh. Jetzt habe ich es rumgelöscht. Marcel hat schon für die Annahme plädiert. Ich bin ebenfalls für die Abnahme des Protokolls. Andreas? Andreas, Abnahme, letztes Protokoll. Anruf auf Arbeit, ja, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gut, kann ja notfalls nachtragen. Protokoll ist damit trotzdem angenommen. Wir haben es 21.37 Uhr und kommen zu den Berichten. Oh, ich habe Plakate aufgehangen, die kann ich nächste Woche wieder abhängen. Oder vielleicht kommt es ja zur Nachwahl, dann nur erst in 5 Wochen. Ich habe Flyer verteilt, insgesamt 10.000 Stück, ja, 2 Infostände gemacht, mich mit anderen Parteien getroffen, war bei der Aufstellungsversammlung in Sachsen-Anhalt, habe das Schreiben an DSB gemacht und auch persönlich da abgegeben, war beim Frühlingsfest in Leipzig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei der Hauptversammlung des OV Neustadt war, weil ich nie weiß, ob die in dem Zeitraum war. Dann habe ich mich mit dem ersten Vorsitzenden des OV Neustadt getroffen, dem Neugewählten, um ein Einstandstreffen da zu machen. War bei Neustadt-Piraten-Treffen und ganz oft in der LGS arbeiten und auch ganz oft beim KV Meißen, um da irgendwelche Gespräche, Besprechungen und Ähnliches abzuhalten. Ganz viel sicherlich vergessen, aber egal, ich glaube, grob reicht das. Genau. Danke, Schatz. Marc ist heute leider nicht da. Auch der hat sicherlich wieder ganz viel gemacht und wird das hoffentlich dementsprechend nachtragen. Und falls Anro jetzt wieder da sein sollte, dann gebe ich dir jetzt das Wort, um deinen eigenen Bericht vorzustellen. Ach Mann, du machst das so schön. Okay, du musst oben eine Abstimmung, Anro, übrigens, auch wenn es schon angenommen ist zur Abnahme des Protokolls. Ja, dafür. Okay, alles klar. Anro war bei der Vorstandssitzung des Landesverbandes, hat seine Mails und das OTS beantwortet, war beim Bundes- und Landesschatzmeistertreffen in Berlin, hey. Mehrere Schatzmeister-Mumbles, ein Beitragskonto-Mumble, Treffen mit dem Vorstand des Kreisverbandes Mittelsachsen und hat die Zahlungserinnerungsrückläufer, die ja automatisch versendet wurden, abgearbeitet. Wie viel sind es insgesamt inzwischen, die zu bearbeiten waren? Also, warte mal, ich gucke noch mal fix nach. Also, de facto sind es im Moment 34 gewesen, die direkt zurückgeschrieben haben. Dann haben noch ein paar ihren Austritt bei uns ins ODHS gekippt, so 3-4 Leute. Und wie es aussieht, beim Bund haben auch noch ein paar gekündigt. Ich habe auch noch eine Kündigung aus dem Fax rausgezogen, wo ich gestern in Zipkit drin war. Jetzt kann man so sagen, so 40, 45 Rückläufer. Hat mir eigentlich mehr befürchtet, heißt aber nicht, dass die anderen jetzt alle fröhlich bezahlen. Ich habe Sonnabendabend noch 17 SMS losgeschickt an Leute, wo die Briefe zurückgekommen sind, weil die Adressen falsch waren. Darauf kam per Mail 0 Rückmeldung. Ich glaube, die streichen wir auch. Die haben auch alle dreistellige offene Mitgliedsbeiträge. Und dann habe ich noch zwei E-Mails losgejagt an Leute, denen ich eine Zuwendungsbescheinigung rausgeschickt habe, die auch zurückkamen wegen falscher Adresse. Da habe ich jetzt heute einen Rückläufer. Da werde ich die Adresse dann noch umhauen und eine neue Zuwendungsbescheinigung ausstellen. Und dann kriegen wir, denke ich mal, so langsam hoffentlich bald mal eine aktuelle Datenbank hin. Gut, sehr schön, auch wenn die Nachrichten nie sehr gut sind, aber sie kommen ja auch nie sonderlich überraschend, nicht mehr, wer hier seit 3 Jahren keinen Beitrag bezahlt hat. Ist entsprechend nach dem entsprechend ein aktives Mitglied nicht. Okay, dann danke dir dafür. Mal gucken, was bis nächste Woche, bis in 2 Wochen der Stand ist. Und dann werden wir mal Schlussstrich ziehen. Aber meine ganz dämliche Frage. Es kam auch mal eine E-Mail zurück ans zentrale Beitragskonto, in dem stand, man habe dem LV Sachsen eine Einzugsermächtigung erteilt. Hat irgendeiner meiner Vorgänger, weil ich finde nichts bei mir in den Unterlagen, jemals angefangen mit Einzugsermächtigungen zu verlangen, einzuziehen zu wünschen? Also könnte Thomas Krohn nochmal fragen. Ich weiß, dass er das mal vorhatte, aber dass er das nie umgesetzt hat, weil das bei der Sparkasse zu kompliziert war. Weil auch in den ganzen unseren Datensätzen, also wenn ich das so drüber gucke, ist auch nirgends eine Lastschrift oder irgend sowas eingetragen, dass das jemand hätte. Deswegen, also von den alten, sagen wir mal so, die jetzt viele offene Beiträge hatten, dass man das da vergessen haben zu ziehen. Also deswegen wundert es mich, wenn da dann solche E-Mails kommen. Aber dass Menschen glauben, sowas gemacht zu haben, möchte ich nicht anzweifeln. Das lag dann wohl eher an den entsprechenden Führungspersonen, die schlecht kommuniziert haben, dass es das gar nicht gibt. Weil da weiß ich noch von ganz anderen Sachen, die manche Menschen manchmal dachten, dass die schon Fakt sind. Ich kann auf jeden Fall mal in der LGS gucken, ob da irgendwo was liegt. Ich weiß halt auch, dass ein, zwei Leute auch schon irgendwie halt mich angeschrieben haben, hier von wegen, ich habe eine Lastschrift und warum kriege ich jetzt hier auf einmal so eine Mahnung? Und es ist dann halt schon irgendwie ein bisschen komisch, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung, wie man da mit den Leuten dann halt verfährt. Ja, einfach sagen, sie sollen es nochmal neu abgeben, diese Lastschrift, wenn sie das wollen, weil die Alten werden, wie gesagt, das zieht jetzt der Bund für uns sein, das ist viel einfacher und da gelten die Alten sowieso nicht, einfach nochmal neu. Können wir ja mal das entsprechende Geld in die Hand nehmen und den Leuten ein Formular zuschicken mit einem frankierten Rückumschlag, dass wir denen da wenigstens die Kosten abnehmen. Ja, du kannst die Dinge aber und ausdrucken, die gibt's oder wir schicken sie ihnen zu, unterschreiben, einscannen und per PDF an die Bundesgeschäftsstelle oder gleich an Beitragskonto schicken. Also das geht auch. Verschlüsselung ist drauf, also du musst es nicht postalisch machen. Wir reden da mal, welche Leute das betrifft. Vielleicht kennt man die oder wir könnten ja mal mit den Vorsitzenden, wir haben ja da noch einen geschlossenen Teil, da können wir darüber mal kurz reden. Jo. So, ansonsten ist auch Florian heute nicht anwesend und auch sein Bericht fällt dementsprechend heute aus. Mal schauen, ob er den da nachtragen wird. Und wir kommen zu Marcel und seinem Bericht ohne Plakate aufhängen. Ja, ich habe geflyert und na gut, ein bisschen Plakataufhänger, das ist ja, was die anderen gemacht haben, das ist ja meins ein bisschen nicht so viel. Aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen was gemacht, Wahlkampf, ganze Orga, ein bisschen läuft da hier. Es wird sehr, sehr spannend bei uns. Der zweite Wahlgang, da haben wir alle ein bisschen Schiss vor. Ansonsten habe ich ein paar Mails, man mag es kaum glauben, aber ein paar Mails, aber weniger im OTS noch abgearbeitet, war ein paar Mal in der LGS. Vorstandssitz in Dresden mal und auch der Idaho, also hier dieser Rainbow Flash, da läuft auch gerade im Moment noch der CSD und ein bisschen BRN-Vorbereitungen. Und es ist der Wahlkampf und dann haben wir auch hier diese Cannabis Social Club Petition gestartet. Da wird dann auch nach dem Wahlkampf ein bisschen mehr losgehen und ja, genau. Und dann mal gucken, was denn auf Landesseite, denn nächstes Wochenende bei der Bremer Kasse noch auf Aufgaben auf uns zukommt. Jo, sehr schön. Das werden sicherlich ein paar werden. Wir müssen uns dann nochmal einig werden, wer irgendwie wohin geht. Können wir vielleicht im Anschluss noch machen. Ansonsten morgen, spätestens Mittwoch. Gut, dann war es dann soweit zu den Berichten und wir kommen zum allseits beliebten und immer wieder begehrten Aufgaben-Tracking. Dabei nach wie vor bei mir offen, Lösung für Kommissar, Umgang mit Mitglieder aus verwaisten Verbänden. Lime Survey können wir nicht nutzen, hat man schon festgestellt. Ja, heute sind wir wieder mal bloß zu dritt. Kann ich euch dann trotzdem nochmal im geschlossenen Teil kurz was dazu erzählen. Ansonsten habe ich die LAVO-Klausur natürlich inzwischen fertig ausgewertet, steht auch auf vorstand.piraten-sachsen.de, haben alle als E-Mail gekriegt. Es gab sogar einen Rückläufer. Freifunkserver habe ich bestellt, da ist das Lastschriftformular noch nicht bestätigt, meine Identität inzwischen schon. Bericht Bundespressetreffen liegt im OTS, muss ich mal suchen, wollte ich noch auf den Vorstandsblock werfen. Und zumindest laut schriftlicher Aussage der Post sind angeblich alle Karten der Postcard inzwischen gültig. Also wir müssten über 5 gültige Karten derzeit verfügen. 2 neue, eine für Dresden und eine für Sachsen und der Aussage der Post nach 3 alte. Marienankündigungen und Anmeldungen habe ich heute nochmal fertig gemacht. Ja, 3 Plätze sind ja schon vergeben und den 4. kriegen wir auch noch voll. Das muss ich jetzt gleich mal reinschießen. Aber Sie haben doch hoffentlich die Konten nicht geändert. Nicht, dass auf die neuen noch keine Konten hinterlegt sind. Nee, auf die neuen sind Konten hinterlegt. Auf die neuen sind Konten hinterlegt, die Skatbankkonto. Okay. Aber die Kundennummer ist auch gleich, nur die Kartennummer ist neu. Müssen wir die Woche mal zusammen probieren, Marcel, oder mal die Karten rauslegen und dann gehen wir mal mit einem Brief dahin oder mit 2 Briefen und versuchen, die mal abzugeben. Ja. Gut, dann bei Marc nach wie vor die alten Aufgaben. Vorstand intern endlich mal löschen, Pressemailingliste leeren, da gab es ja bei beiden datenschutzrechtliche Probleme seit einem halben Jahr. Ebenfalls der Umzug der Webseiten, wo derzeit wohl der aktuelle Stand ist, dass an einer Mail-Server-Config für die virtuellen Maschinen gebastelt wird. Postkarten fertigstellen, ich hoffe, die sind inzwischen wirklich tatsächlich in Chemnitz, dass ich die am Mittwoch auch abholen kann. Klärung mit Anruf, ob Postkarte noch gültig ist. Ja, zumindest laut Aussage Post ja. Inventarlisten, BBT-Orga und Technik, geht mich nicht an. Unterstützung für Stadträte organisieren, für Presse und Rundfunk, ja, auch als offen. Erledigt Klärung, Aussage über ausgetretene Piraten mit DSB und gegebenenfalls Unterstützung Presse. Ja, es sind ein paar Punkte dazugekommen, die ich noch nie kannte, aber sehr viel offen und Work in Progress. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Anro, Abrechnung, Farb, Flo, Brüssel? Nö. Okay. Und ist das Grundsatz oder kann das Programm, hat sich zuletzt ohne mehr weiterentwickelt, werde ich ihm dann nochmal eine Mail schreiben. So, Marcel. Fehler in der Mitgliederdatenbank fixen, ja. Was denkst du, wie weit bist du da? Ich habe es jetzt immer halt so nach und nach gemacht, auch weil jetzt kam ein bisschen Gemecker und ich habe halt dann ganzen die Nullen noch dazu und das Deutschlandzeichen und was ist für den ganzen Scheiß. Und es kommt halt nach und nach. Das Problem ist halt, ich kann halt nicht immer alle Mitglieder sofort irgendwie durchgehen. Und es kommt immer, wenn das kommt, jetzt kommt wieder ein paar Rückläufe, habe ich jetzt gefunden in der LGS. Da wollte ich die erstmal wieder abarbeiten. Es kommt halt nach und nach. Also es ist halt, das ist so eine scheiß Sisyphusarbeit. Also das, keine Ahnung, das wird wahrscheinlich auch noch bis zum Ende meiner Amtsperiode drin stehen, weil da ist immer wieder was, bis die perfekt ist. Bei dem einen fehlen immer noch die ganzen E-Mail, also fehlen E-Mail-Adressen. Habe auch bei E-Mail-Adressen halt Rückläufer bekommen. Die habe ich jetzt auch mal angeschrieben. Mal gucken, ob da was zurückkommt. Jetzt habe ich auch, was machen wir mit Leuten, wo die E-Mail-Adresse ein Rückläufer kommt und der Brief zurückkommt? Was mache ich mit dem? Habe ich 2 Stück. Ich habe ein Pad angelegt, Streichliste. Einfach drauf. Wenn wir keine Verbindung mehr mit denen aufnehmen können. Es gibt 2 aus Leipzig, das kann ich ja soweit sagen. Da habe ich den Schatzi von Leipzig angeschrieben, weil ich glaube, der eine ist ein bisschen weiter weggezogen, aber da müsste noch Kontakt haben dorthin, dass er da uns mal was Aktuelles schickt. Weil, wie gesagt, da habe ich jetzt 3 Briefe hier. Einmal meine Zuwendungsbescheinigung für ihn, dann Einladung für irgendwas und seinen Ausweis. Also, der war letztes Jahr halt noch aktiv und irgendwie bloß verzogen und niemandem Bescheid gesagt so richtig. Und da denke ich mal, dass wir da was kriegen, aber alle anderen, die dich einfach mit auf die Streichliste setzen. Vor allen Dingen, wenn du guckst, mal gucken, was die an offenen Mitgliedsbeiträgen haben, wenn das A3-stellig ist, dann... sorry. Ja, ich dachte mir sowas ähnlich, aber ich mir halt nicht im Moment. Also ich habe in Dresden habe ich glaube ich auch zwei oder drei Kandidaten von denen, die wo ich halt auch nicht mehr. Also ich habe ja noch die Telefonnummer, da ich ab und zu mal oder ein, zwei Mal versucht anzurufen, da klingelt es aber nur. Ja, okay. Gut, dann kommen die auf die Streichliste, soll mir recht sein. Für alle Datenschutzbeauftragten, die mithören, die Streichliste enthält natürlich nur Mitgliedernummern und keine Namen. Weil es wäre ja furchtbar, in dem Pad einfach so drei personenbezogene Daten reinzuschreiben. Das machen wir natürlich nicht. So, sehr schön. Damit, ach so, ne, Marcel, du hast ja noch mehr offene To-Dos, Beantragung von Zugängen. Das wäre mir noch sehr wichtig. Hast du da eine aktuelle Übersicht, bei wem noch was hapert? Laut Dingens, mein Tickets hapert kein, hapert's beim, doch bei einem, da ist aber ein bisschen schwierig, da müssen wir mal gucken, dass wir ihnen eine ordentliche Adresse besorgen, da bin ich aber dran. Ansonsten hat keiner gemeckert, dass es bei ihm halt nicht funktioniert. Die Tickets sind alle sozusagen abgearbeitet und halt um den Leipziger oder Lump von beiden halt, Leipziger Lump, irgendwas mit Leipzig halt, kümmere ich mich noch. Gut. Bitte das wirklich nicht hinten runterfallen lassen, da lieber nochmal immer mehr nachfragen, weil ich das schon oft gehört habe, dass Leute sich als nie arbeitsfähig bezeichnet haben, weil solche Sachen gefehlt haben. Ja, und die Ja, das Bilder liegt an immer ein dem bisschen Boris, groß. der Erzähl ist du nochmal manchmal was eine von. kleine Diva. Okay, gut. Die Bilddatenbank des Bundes hat sich übrigens geklärt. Da haben wir letztens eine Mail auf der Vorstandsmailingliste gekriegt. Die Bilddatenbank ist über Flickr und man kann sich angeblich Zugänge auf einer Webseite machen, auf der man sich aber keine Zugänge machen kann. Also ich würde dir diesen Punkt mal wegnehmen und einfach nochmal in einem Monat probieren, auf dieser Seite mir einen Zugang erstellen zu lassen. Den Link habe ich nämlich inzwischen. In Code. Gut, und Rechenschaftsbericht, Stand? Ich bin soweit durch. Ich habe jetzt heute die Zahlenbestätigung angefordert von den Banken. Das wäre wichtig. Die Briefe müssen da ankommen. Also ich weiß nicht, wie lange die Banken brauchen, aber schätze ich mal 14 Tage eventuell. Dann mal verstärkt gucken, weil wir kriegen zwar nur eine Kopie, aber die hätte ich dann trotzdem gerne, nicht, dass die irgendwie verloren geht. Die Originale gehen sowieso gleich an die Wirtschaftsprüfer. Und dann warten wir mal, morgen kriege ich wahrscheinlich mitgeteilt, ob's und welchen KV erwischt bei uns in Sachsen oder ob wir dieses Jahr auch wieder davon kommen. Und ja, dann muss ich mich mit dem Kreisschatzmeister halt mal auseinandersetzen, was die da so alles wollen. Informierst du uns bitte morgen, sobald hier ein Ergebnis der Auslosung feststeht? Ja, kann ich machen. Gut, wäre mir recht wichtig, weil die sollte man dann doch schon massiv unterstützen, nie, dass sie da schlimmer untergehen als notwendig. Naja, also so viel haben unsere Kreisverbände nicht. Also außer den Meißen, Dresden, Chemnitz, Leipzig. Die anderen Buchungen sind so übersichtlich. Dass es eigentlich keine Schwierigkeiten geben kann. Also mir würde im Moment nichts einfallen, wo ich jetzt Angst habe, dass das uns auf die Füße fällt, von bei dem in den Kreis reingeguckt wird. Gut, ich würde aber nicht wollen, dass, wenn es Meißen, Chemnitz, Leipzig oder Dresden erwischt, dass die dann ganz alleine dastehen, die armen und eventuell gesundheitlich angeschlagenen Schatzmeister. Nee, da mache ich schon mit, keine Sorge. Gut, sehr schön. Gut, damit haben wir es jetzt 21:54 Uhr und wir kommen zum nächsten Punkt, Formales und Anträge. Wir hatten drei Umlaufbeschlüsse. Einmal die Flyer für Julias Aktion, die inzwischen hoffentlich in Chemnitz liegen und ich morgen ein paar davon abholen werde, um sie noch zu verschicken. Wir hatten die Unterstützung der Bürgermeisterwahlkämpfe. Da wirst du demnächst auf jeden Fall von Meißen in der Höhe entsprechende Rechnungen und Reisekosten kriegen, Anro. Und wir hatten die Mittel für Chemnitz nazifrei. Sind die schon abgerufen worden? Nö, also nö, CSD ist abgerufen worden. Okay, dann werde ich mich morgen nochmal mit Robert dementsprechend in Verbindung setzen, nie, dass da irgendwas am Ende schief geht und der nur nie weiß. Also ich bin ja dann am Mittwoch eh in Chemnitz Und dann werde ich Robert nochmal schnell mir schnappen und gucken, dass das alles passt. Ansonsten geht am Mittwoch das Bällebad auf große Reise in Richtung Chemnitz und wird dann dort hoffentlich viele glorreiche Stunden verleben, zusammen mit mir erstmal dorthin. So, noch irgendwelche größeren Diskussionsbedürfe zu den abgestimmten Umlaufbeschlüssen da, die wir da hatten? Ich glaube, alles drei ist recht eindeutig. Brauchen, glaube ich, nicht groß drüber reden, sind alles wichtige Themen bei uns im Land. Und die Bürgermeister- und Landratswahlkämpfe, ich meine, wir hatten den Wahlkampf in Leipzig zur Stadtratswahl unterstützt und deswegen auch relativ unstrittig, da Wahlkämpfe, wo wir gemeinsame Kandidaten unterstützen, ebenfalls mit Geld zu supporten. Gut, damit haben wir es jetzt. Offene Umlaufbeschlüsse gibt es keine. Und wir kommen zu unserem Antrag. Stimmt, wir haben ja einen, den habe ich ja geschrieben. Und zwar lautet dieser: Unterstützung für copywongs.eu. Ich lese kurz den Text vor. Hiermit beantrage ich die Bewerbung von copywongs.eu mit entsprechenden Mitteln zu unterstützen und alle Möglichkeiten der Bewerbung zu prüfen und zu nutzen. Budget 500 Euro aus Öffentlichkeitsarbeit. Hinweis, Anro, bitte anpassen. Da dachte ich, ich bin nie da, wenn wir diesen Antrag vorlesen. Begründung, das Projekt darf nicht scheitern. Wir sollten alles dafür tun, dass es die sehr gute Arbeit von Julia Früchte trägt. Für jeden, der sich nie sicher ist, ob er diese Änderung des Urheberrechts gut findet, einfach auf die Seite gehen. Und da kann man anklicken, was eben wichtig ist. Und da steht drin, wie es derzeit ist und wie es demnächst werden soll. Und da findet eigentlich jeder was, wo man sagt, hey, eigentlich ganz schön piratiges Thema. So, Marcel und ich haben schon abgestimmt, damit wird das ganz schön zur Farce. Anru, würdest du dich mal bitte zur Höhe des Budgets äußern? Das sind wie viel Klicks? Also wenn man auf einer entsprechenden Plattform das bewerben würde, was ja jetzt nie sicher ist, dass man das macht, dann wären das 150.000. Naja, okay, wir können das ja genauso machen wie im Wahlkampf nach und nach und dann sehen wir mal. Okay. Eventuell würden wir damit initiieren, dass Julias Büro ohne was zuschießt, weil die sind von alleine drauf gekommen und würden dann eventuell, also prüfen jetzt gerade, ob sie aus eigenen Mitteln auch nochmal was zuschießen können. Also in der Höhe erstmal so, okay, du würdest die Chargen dementsprechend freigeben. Als Umsetzungsverantwortlichen habe ich mal mich reingetragen. Ich kriege demnächst Zugang auf den YouTube-Account von Julias Büro und würde das dann mit Christopher Clay, heißt der Kerl dort, zusammen dann anstoßen. Gut, sehr schön. Marcel, du, obwohl du schon abgestimmt hast, noch irgendwelchen Diskussionsbedarf dazu? Ich nehme das als Nein. Dann, achso, da war Marcel erst wieder. Marcel, noch irgendwelcher Diskussionsbedarf zur Unterstützung von CopyWongs EU? Nee, super. Gut, okay, dann ist das hiermit durch. Hat noch irgendjemand anders einen direkten Antrag, den er hier stellen möchte? Gut, das ist nicht so. Dann haben wir es 21.59 Uhr und wir kommen zum nächsten Punkt. SMV-Beschlüsse. Gab's keine, ne? Gibt nicht. Also im Prinzip Beschlüsse gab es nicht. Es gibt jetzt, glaube ich, wieder eine neue INI. zusammen, nee, hier gleiche Ziele mit den neuen Liberalen irgendwas. Aber ansonsten ist die SMV mehr oder weniger im Schlafzustand. Naja, dafür scheint es wohl eine Partei zu geben, die massiv Liquid Feedback nutzt. Das habe ich heute auf so einer Webseite gelesen. Also muss wohl ganz schön im Kommen sein, das Ding. Nur bei uns läuft es wohl gerade nicht so gut. So kommen wir zum nächsten Punkt, offene Baustellen und Internes. Und ich würde da als erstes mal eine kurze Diskussion über eine Krypto-Party in Görlitz entfachen wollen. Eventuell Vortragende würde mir als erstes da Mark einfallen. Ich kann dazu wohl ein bisschen zu beitragen, aber nie in dem Ausmaß, wie ich das dort gerne wissen würden. Und da gab es eine Anfrage, ob wir da eventuell finanziell eine Co-Unterstützung leisten könnten. Und bitte eure Meinung dazu. Ja, da waren ja zwei, ne, von der, du meinst jetzt diese Mail von der Caro. Und oh, genau. Ich finde irgendwie halt beide Ideen ziemlich gut. Es ist halt nur die Frage, wie weit wir da halt Geld hingeben können. Das wäre dann auch wieder aus dem Budget Öffentlichkeitsarbeit, denke ich mir mal, keine Ahnung. Aber beides ist halt ziemlich gut. Das ist halt die Frage der Höhe des Geldes und so, ja. Okay, dieses komische Krypto-Bar, die können sie aus ihren 400 Euro nehmen, die sie bekommen. Die müssen ihnen sowieso was einfallen, von was sie die nehmen. Und das andere ist auch kein Problem, solange das uns allen was bringt. Das heißt, wir stehen dann halt hübsch mit drauf und dann sollte das halt auch eventuell ein Thema sein, wo man nicht gerade innerparteilich dann auch noch getötet werden. Sollten wir das vielleicht andersrum machen? Naja, aber die öffentliche Lesung hätte eher eine sachsenweite Bedeutung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich mir die beiden Sachen so angucke, dann sage ich, eine Krypto-Party in Görlitz ist halt eine Krypto-Party in Görlitz. Das ist halt was sehr regional Begrenztes. Das kriegen wir halt auch relativ schwer mit irgendwelchen anderen Partys. Die würden das dann halt an der Uni machen. Das heißt, dann müsste Dresden auch was an der Uni machen und Chemnitz auch was an der Uni und Leipzig auch was an der Uni. Ich weiß nicht, ob es die Kräfte in den jeweiligen Städten gibt, damit man das machen könnte. Und bei einer öffentlichen Lesung, die sich mit einer bestimmten Thematik beschäftigt, sehe ich da schon eher eine sachsenweite Relevanz und eine Möglichkeit, das zu bezuschüssen. Nur weiß ich natürlich nicht, über was die Lesung direkt gehen soll. Na, ein Aufschrei ist nicht genug. Würde sich politisch an unser Wahlprogramm in welchen Punkten ankoppeln? Das kannst du ja mal die Caro fragen. nee, also ich weiß nicht ganz genau, aber es laut dem Titel, denke ich mal, in welche Richtung es ungefähr so geht. Ich habe mich jetzt eigentlich noch nicht damit so richtig beschäftigt mit der Frau, keine Ahnung. Aber es geht so in diese Richtung, denke ich immer. Also, ja. Was denkst du, siehst du da die Möglichkeit, dass man, wenn man diese Dame immer nach Görlitz einlädt, die eventuell auch in Dresden oder in Leipzig oder in Chemnitz etwas vorlesen könnte, wenn man sie wenigstens dazu fragt, ob sie das machen würde? Meinst du eine Art Tour oder was? Aber das ist ein bisschen teuer. Na ja, wenn sie halt dann eben ordentlich, können sie ja wenigstens fragen, dass wir wenigstens sagen könnten, eventuell ließe sich das sachsenweit ausweiten oder vielleicht können wir dieses Ding ja aufzeichnen oder was weiß ich. Ja, aber das ist halt das, was Andro gerade meint, wahrscheinlich so ein bisschen, halt kein Thema, was die Partei so ein bisschen sprengt. Das ist halt so ein kleines Thema, glaube ich, halt, wo dann viele vielleicht, wenn sie es mitkriegen, sagen würden, oh, die Sachsen, was machen die da? Also sollten wir uns mal von Caro eine fundierte Begründung erklären lassen, was es denn da für ein Thema ist und ob das denn ein sachsenweit politisch tragfähiges Thema werden könnte. Ja, du musst es ja nicht so krass formulieren, aber wir können ja mal vielleicht die Caro, ich weiß nicht, wann sie es halt vorhat, auf jeden Fall mit ihr nochmal in Mail-Kontakt treten und sie mal halt genau diesbezüglich fragen, können ja auch sagen, halt bei der Krypto-Party, die 400 Euro, die halt eh der KV bekommt, da haben sie dann halt was und wegen dem anderen, da können wir ja einfach sagen, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Infos brauchen und können ja den Vorschlag machen, hier, sie sollen mal fragen, ob das geht oder wie auch immer, mit Berlin, mit Dresden oder Leipzig oder Chemnitz und dann können wir ja gucken. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, wie zeitnah das jetzt genau war. Also, warte, ich guck mal. Also auf jeden Fall sind ja irgendwann nur Semesterferien, da wahrscheinlich nie. Oh, wir haben es aus dem Julia Räder Office gekriegt, sehe ich gerade noch. Weil dann auch schon nicht reicht, ist der Text des Buches, was er da lesen wird. Sie sucht dafür Sponsoren. Okay, das sollte für so eine bekannte Person vielleicht nicht ganz so schwer sein. Und eine anteilmäßige Beteiligung. Okay. Und ein Referent für die Krypto-Party. Ja. Fragen wir Caro einfach mal über übergeordnetes Interesse und ansonsten, ich kann ja da auch hinfahren und ich habe ja auch ein Reisebudget und wir finden da schon eine Lösung, glaube ich. Gut, aber Marcel habe ich jetzt festgehalten, sieht beide Sachen als sehr unterstützenswert an. Anro ist der Meinung, dass wenn dann eher das zweite mit Sachsen weiter Relevanz, ich muss Anro dann in Punkten zustimmen und grundsätzlich fragen wir die Caro mal, wie weit da die Sachsen weiter, also mal eine ganz lieb gemeinte E-Mail, inwieweit das, wir das auf ganz Sachsen beziehen können, so politisch. Gab es sonst noch irgendwelche Anfragen? Könnt ihr euch an irgendwas erinnern in den letzten 3, 4 Wochen? Gut, ich an der Stelle ohne. Also kommen wir zum nächsten Punkt, der Kalenderkontrolle. Die sagt uns für morgen Team PolGF Mumble, dann am 4. Arbeitstreffen KV Leipzig, ebenfalls am 4. Stammtisch mit Vorstandsvorsitzenden Chemnitz, am 5., 6. und das soll dann wahrscheinlich. Achso, am 6. ist was? Am 5. und 6. ist der CSD in Dresden und am 6. 6. ist ebenfalls der Vortrag IT-Sicherheit und Industrie 4.0 in Chemnitz. Aha. Am 7. 6. ist OB-Wahl in Dresden und Landratswahl in Meißen und ich glaube Regenbogenbrunch. Am 8. 6. Bürgersprechstunde in Chemnitz, ebenfalls 8. 6. Vorstandssitzung KV Leipzig, am 9. 6. wieder Arbeitstreffen KV Chemnitz MyCGS, dann am 9. 6. Team PolGF Mumble, 10. 6. Vorstandssitzung KV Dresden, 10. 6. Stadtratssitzung in Chemnitz und am 12. und 13. und 14. 6. ist die Marina in Kassel, im wunderschönen Kassel. Oh, Anreise wahrscheinlich gemeinsam. Ich habe heute nochmal eine Liste auf die Mail geschrieben für alle Interessierten, die da gerne mitkommen würden. Wir haben noch mindestens einen Platz frei und können wahrscheinlich auch aus Bremen noch 3 gebuchte und nicht besetzte Plätze kriegen. Und in der Woche drauf wieder Bürgersprechstunde in Chemnitz und dann unsere nächste LAFO-Sitzung am Montag. Außerdem, außer Piratiges, leider nach wie vor jede Woche no Pegida, no Legida und no Cegida. Obwohl da jetzt auch schon außer Piratiges oben dabei war. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Offene Baustellen, das ist leer. Haben wir wirklich keine offenen Baustellen? Wir haben keine Bewerbung für die Mailinglistenbeauftragten, soweit ich das weiß, oder? Kann mir da jemand dazu irgendwo was sagen? Hallo? Also ich mag die Mailingliste nicht sonderlich, da kann ich jetzt sehr offen sein, aber wir sollten da trotzdem irgendwann mal wieder jemanden besetzen, der da zumindest Admin-Moderator ist. Schnitzt dir jemanden. Außerdem ist gerade Dings wieder rausgeflogen. Es kommt auf keine irgendwelche Ausschreibung irgendjemand dran angerannt und sagt, oh, ich will das tun. Sorry, jetzt hatte ich einen Telefonanruf. Also Fakt ist, wir brauchen jemanden, der das macht. Wir haben niemanden gefunden, der es einfach so macht. Jetzt hätten wir zwei Möglichkeiten. Erstens, wir zahlen der Person eine Aufwandsentschädigung X, damit sie das macht, um die Anzahl der Bewerber zu erhöhen. Oder zweitens, wir setzen uns erstmal selber ein, weil wir brauchen irgendwann mal wieder einen Mailinglisten-Admin. Denn jeder, der sich in den letzten 6 Monaten versucht hat, auf der Mailingliste anzumelden, hat dieselbe E-Mail bekommen und die ist bis heute höchstwahrscheinlich unbeantwortet. Es gibt nichts Aufwandsentschädigung. Es gibt aber keine andere Möglichkeit. Es hat sich niemand gemeldet für 0 Euro. Jetzt gibt es nur die Möglichkeit, den Menschen diese Position schmackhafter zu machen mit 1 Euro. So ist das leider in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft. Wir dürfen keine Aufwandsentschädigungen zahlen. Du musst ihn dann anstellen. Das stimmt nicht. Er muss einen Internetanschluss bereitstellen, damit wir diese Aufgabe ausführen können. Deswegen können wir uns anteilig an diesem Internetanschluss beteiligen. Da gibt es sogar ein Urteil von einem Gericht dazu. Das ist aber keine Aufwandsentschädigung. Doch, der Aufwand, den man hat, ist einen Internetanschluss besitzen. Das ist der Aufwand, den man dafür betreiben muss. Das macht sogar meine Firma so. Die zahlen mir zum Beispiel Geld, damit ich einen Handyvertrag habe. Das läuft auch unter Aufwandsentschädigung. Das ist steuerfrei. Das kann die Firma tun. Das können wir als Partei aber nicht tun oder als Verein. Deswegen können wir uns höchstens an Kosten beteiligen. Da muss uns der halt Rechnungen einreichen, wo das raus vorgeht. Da kannst du drüber abstimmen, ob du ja anteilmäßig das bezahlst. Aber das ist dann keine Aufwandsentschädigung. Wenn wir mal formal bleiben, ja. Okay, sorry. Aber das Prinzip soll dabei rauskommen. Internetanschluss notwendig, so und so viele Stunden, bla bla. Egal, es hat sich für 0 Euro niemand gemeldet. Wir müssen wirklich ernsthaft darüber diskutieren. Also es gibt derzeit niemanden, es scheint auch niemand bereit zu sein, das zu machen. Warum wohl immer, keine Ahnung, aber es ist halt so. Und jetzt muss man eine Lösung dafür finden. Weil wir waren der Meinung, wir müssen einen besetzen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Admin, das ist unstrittig, weil da muss irgendwann mal jemand die E-Mails zulassen und die Accounts bestätigen, was seit einem halben Jahr niemand macht. Das ist sogar grob fahrlässig, dass das so stattfindet. Und deswegen, keine Ahnung. Also ich bin für Vorschläge gerne offen, aber jemand Freiwilligen, der es einfach so macht, scheint es nie zu geben. Marcel ist wieder raus, oder? Also aber ist halt echt schwer, keine Ahnung, ne? Wenn sich, ist halt doof, wenn sich halt keiner findet, also ich ratlos, ne? Ich kenne jemanden, der es macht, der, wenn er 1 Euro dafür kriegt. Da wird es bestimmt viele geben, die sich dann bewerben. Im Monat. Wir haben eigentlich ja auch noch eine Sachsen-IT. Die seit wie vielen Monaten die Server umzieht? Warte, seit 7? Ja, aber normalerweise ist das gleich mit ihrer Aufgabe. Also nicht ja, moderieren, aber, schon, ja. aber administrieren. Da gebe ich dir recht, administrieren wäre eine Aufgabe der Sachsen-IT. Sie nimmt ja aber ihre derzeitigen Aufgaben schon lieber. Da haben wir genau dasselbe Loch, in das wir da fallen. Vielleicht, tja, wie wir es mit Basti mal hatten, einen IT-Beauftragten, der halt einen Betrag X dafür kriegt, als eventuelle Lösung dieses Problems. Könnte man mal drüber nachdenken. Schreiben wir es nochmal aus. Kippen wir es nochmal auf die Mailinglisten. Also wirklich nur zum Administrieren, das heißt, der Herr hat sich oder die Dame hat sich dann aus den Mails rauszuhalten, sondern nur noch die Liste am Laufen zu halten und neue freizuschalten. Dass das man wäre das vielleicht, zumindest das Mindestmaß, was zu erfüllen wäre, ja. Genau, dass man das vielleicht genau klipp und klar schreibt, was sie zu tun haben. Nicht, dass die Leute dann Angst haben, oh, jetzt muss ich noch moderieren und was der Teufel was. Und ansonsten mache ich das dann halt. Also das Freischalten der Leute und so weiter, das würde ich dann übernehmen, damit die halt drauf können. Du willst keinen Leuten Geld bezahlen, ich merke es ganz deutlich. Nee, aber Lösung ist okay. Würde ich mal so aufschreiben. Marcel, du jagst das nochmal über alle Listen, du bist ja jetzt überall angemeldet. Ja. Also nur mal so als Hintergrund, mein Kreisverband wird da demnächst ein bisschen weiter sein. Es gibt wohl am Mittwoch dann ein Treffen mit einer Person und es wird dann wohl einen IT-Beauftragten geben, der Geld dafür kriegt von einem Kreisverband. Und da auch dort die einhellige Meinung besteht, dass die Menschen, die in den Verbänden sind, Politik machen sollen und bitte IT jemand anders. Daraufhin wird es garantiert in Berlin einen Landesschatzmeister geben, der, wenn er dich erwischt, dir den Arsch aufreißt. Anteilige Beteiligung an den Internetkosten zu E 50%. egal. Ich rede nicht von dem Bundesschatzmeister, ich rede von dem Landesschatzmeister. Harry, alles klar. Gut, wir werden sehen. Aber er muss das ja erstmal rauskriegen. Der Karameisen ist klein. Gut, weitere offene Baustellen fallen mir jetzt gerade nicht ein. Wir haben ja erstmal einen kommissarischen DSB, den wollten wir ja auch behalten. Und deswegen da erstmal keine weitere Suche, obwohl ja ein weiterer Interessent da wäre. Aber das erstmal alles nicht so wichtig. Ja, und wir kommen zum nächsten Punkt, Internes und den Berichten aus den Kreisen. Wir haben einen neuen Vorstand im OV Neustadt. Mit dem habe ich mich letztens getroffen, den die erste Sitzung fiel dann aber oh, leider gleich wieder aus. Passiert. KV Bautzen habe ich mich mit Philipp getroffen gehabt. Der strebt nach wie vor eine Vorstandssitzung an. Weiß inzwischen, dass der Schatzmeister ausgetreten ist, aber seitdem habe ich da erstmal auch nichts mehr gehört. In Chemnitz ist sicherlich viel passiert, aber Marc und Piro haben es nicht eingetragen, weil sie im Urlaub sind. Aus dem Kopf weiß ich es aber auch nie. Deswegen würde ich das dort mal freilassen und Marcel noch ein bisschen über den Oberbürgermeisterwahlkampf in Dresden und den bevorstehenden CSD erzählen. Ja, also Wahlkampf halt läuft die letzten 6 Tage. Sonntag ist erster Wahlgang, dann 3 Wochen später der zweite Wahlgang. Der zweite Wahlgang wird halt sicherlich garantiert ganz schön eng. Müssen gucken, was hier ist halt. Wir werden jetzt noch flyern und alles Mögliche machen. Die Kampagne für den zweiten Wahlgang vorbereiten. Und ja, CSD ist dann halt auch genau jetzt am Wochenende. Am ersten Wahlgang sozusagen, Freitag, Samstag, Sonntag, die CSD-Woche läuft schon. Jetzt am Mittwoch ist dann auch halt Podiumsdiskussion vom CSD mit allen Oberbürgermeisterkandidaten. PM, hast du reingeguckt? Wofür dazu? Was? Die Pressemitteilung zum Auftakt der CSD ist, der ja bei euch sein wird, hast du dir angeguckt? Ich bin gleich dran. Geht erst Donnerstag raus, also alles ruhig. Klingt auf jeden Fall sehr schön und auch furchtbar unglaublich arbeitsreich. Wir haben ansonsten im virtuellen Kreisverband Erzgebirge ebenfalls nichts Neues. In Görlitz gab es diese Anregungen zu diesen beiden Veranstaltungen, also damit nicht ganz nichts Neues. Aus Leipzig gab es in den letzten 3 Wochen zumindest diese Protestaktion gegen die Einweihung der neuen Kirche, wo ich ja auch anwesend war. Kreisverband Meißen hat seine 500 Plakate gehangen und seine 10.000 Flyer verteilt. Nur mal so als Hinweis an Dresden. Und Zuckerwattemaschine, ja, haben Zuckerwatte gemacht. Landratswahl ist dann am 7.6. Mittelsachsen gab es, glaube ich, einen Stammtisch. Im Leipziger Umland habe ich nichts weiter gehört. Auszählung Westsachsen ist am 10.6., also in gut 1,5 Wochen sind da schon ein Haufen Briefe eingegangen, ich glaube 5 oder 6. Ja, Landesgeschäftsstelle. Marcel, wie war denn der Termin am Mittwoch von vor 4 Wochen? Der war gut, ich war da. Nee, ich wollte sowieso mal mit dir reden, wenn der Geschäftsführer, wann wir denn dann direkt umziehen wollen und bla bla. Immer mal gucken, diesen Mittwoch. Ich lass das To-Do mal stehen. Das wird irgendwann mal verschwinden. Also nochmal für alle, die hier, die sich das wirklich anhören und nie wissen, was gemeint ist, wir versuchen gerade in den Raum nebenan, neben der Geschäftsstelle umzuziehen, weil der größenmäßig ausreicht und Miete spart. Deswegen ist da gerade der Status ein wenig in der Schwebe und der Termin bis zur Antwort ist für uns der 30. Juni. Wir hoffen, dass da zeitnah etwas vom Vermieter kommt. Gut, da hat jemand noch zwei Punkte bei Sonstiges eingefügt. Marcel, du willst was loswerden? Wo was steht denn da? Ich habe nichts bei Sonstiges eingefügt. Doch, du hast solche Sterne gemacht. Nee, das ist ja nur, falls irgendjemand anders was loswerden will, weil er weiß, wie es funktioniert. Also, alles klar. Ich dachte, du hast, hast da irgendetwas vorbereitet. Ansonsten, die AG Bolzplatz hat jetzt auch ihre Tore und sollte demnächst so irgendwann mal spielen. Bälle sind oder, Torwand ist da, eigentlich alles da, was man braucht. Ja, das war's von meiner Seite eigentlich. Hat jemand noch irgendwas? Nö. Wenn du Tore sagst, sammelt da mal bitte die Rechnungen, die dabei lagen. Oh. Ja, die hat Sören aufgemacht. Ich guck mal. Scheiße. Ja, weil die verschicken keine ordentlichen. Die einzige ordentliche Rechnung, die jetzt in letzter Zeit kam, war die von den Warnwesten. Alle anderen haben noch keine Rechnung. Also habe ich keine ordentliche Rechnung. Na, bei den Armbinden war auch keine dabei. Scheiße. Da sind die Megafone eigentlich überwiesen. Ja. Okay, die dürften dann letztens gekommen sein, weil die, oh weil der arme Nachbar. Ich muss morgen mal unbedingt zu diesem Nachbarn fahren und die ganzen Sachen wieder abholen. Gut, damit haben wir es 22.23 Uhr. Wenn niemand von euch mehr was für den offiziellen Teil hat, müssen wir uns dann in den geschlossenen verabschieden, weil da gibt es noch ein klein wenig zu bereden. Gut. Ich höre, es gibt nichts mehr, damit 22.23 Uhr, Ende des öffentlichen Teils und wir verabschieden uns in den geschlossenen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nächste Sitzung dann in 2 Wochen am Montag. Tschüssi.